Ja, mein Name ist Andreas Behrm. Ich arbeite hauptberuflich im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Bin dort mit zweierlei beschäftigt. Das eine ist klassische Monitoringarbeit, Beobachtung und Auswertung der Informationen dann über aus dem Rechtsextremismus, wobei wir hier ein anderes Verständnis haben als in Deutschland, also klassische Monitoringarbeit. Der andere Teil der Arbeit, der viel mehr Spaß macht, ist im Rahmen politischer Bildung, wie ich sie sehe, kritischer politischer Bildung, eben die entsprechenden Anstrengungen an österreichischen Schulen. Das mache ich auch seit 1994 und wie ihr euch vorstellen könnt, mit größerer Freude, ich muss näher ran offenbar, als das Lesen und Auswerten des Nazi-Schrotts. Und schließlich komme ich natürlich auch vom politischen Aktivismus her. Ich war in den 90er Jahren in Wien autonom antifaschistisch organisiert und ja, in allen drei Bereichen, wenn man so will, das Berufliche beziehungsweise im aktivistischen Bereich, und es war ziemlich gleichzeitig, bin ich und auch gemeinsam mit anderen Freunden, Freundinnen, Genossen, Genossinnen angestanden im Versuch, Rassismus, Antisemitismus zu verstehen, ihn zu begreifen, vor allen Dingen, was die Ursachen oder besser die beides begünstigenden Variablen betrifft. Wir waren zunehmend unzufrieden mit den auch schon genannten ja, ökonomistischen oder politizistischen oder wie auch immer Verkürzungen des ja, herrschenden linken Antirassismus. Und aus dieser Unzufriedenheit begann, durchaus ohne hier anmaßend sein zu wollen, in Parallele natürlich zeitlich versetzt zur kritischen Theorie, eine Hinwendung auch sowohl kollektiv, also als Teil auch der politischen Praxis, als auch in meiner Arbeit zur Psychoanalyse, quasi gemäß dem adornischen Diktum oder dem Postulat, dem Verlangen, der Forderung einer Wendung auf das Subjekt. Diese Wendung auf das Subjekt bezieht sich auf zweierlei. Zum einen ist die Formulierung, die bekannte Formulierung, ich zitiere es jetzt noch sinngemäß, die Ursachen ja, für Rassismus, für Antisemitismus sind nicht bei den Objekten, bei den prospektiven Opfern zu suchen, sondern bei den Verfolgern. Ja. Das ist, würde ich sagen, einer der Essentials kritischer Rassismus- und Antisemitismus-Forschung. Adorno selbst bezog es aber auch dann in den späteren Schriften auf das, was man heute unter Anführungszeichen Prävention nennt. Also diese Wendung auf Subjekt meint in diesem Feld, dass es keinen Sinn macht, über die Objekte und prospektiven Opfer aufzuklären, sondern dass Aufklärung sehr wohl Sinn macht, aber eben über das Subjekt, ja, und die Art und Weise, wie es sich vergemeinschaftet oder vergemeinschaftet wird. Ja, und dieser Wendung auf Subjekt versuche ich auch heute sozusagen treu zu bleiben. Ich möchte aber, bevor wir uns eben der Psychoanalyse natürlich als kritischer Subjektwissenschaft zuwenden und sie zu Rate ziehen bei unserem Versuch, Rassismus zu verstehen, ein paar Einschränkungen oder Vorbehalte machen. Zunächst einmal steht die Gefahr der Psychologisierung im Raum, eine Entpolitisierung, die zum Beispiel in dieser Form uns entgegentritt, dass Rassismus reduziert wird auf individuelle Vorurteile, wir haben es gehört, die dann, das kommt noch dazu, leicht oder relativ leicht, aber auf jeden Fall korrigierbar sein sollen durch sozusagen ja, wahre, was immer das auch sind, Informationen. Demgegenüber, vorneweg, begreife ich Rassismus als ein soziales Verhältnis, konkret ein Machtverhältnis, als ein ständig sich modifizierendes Gewaltverhältnis, dessen Strukturen die Wahrnehmung bzw. Bedeutung des Fremden, und ich verstehe das hier immer als des Fremdgemachten. Wie gesagt, die Wahrnehmung, die Bedeutung vom Fremdgemachten ist von den Strukturen dieses sich ständig modifizierenden Gewaltverhältnisses abhängig. Diese Strukturen determinieren die Wahrnehmung, die Bedeutung des fremdgemachten anderen. Das Problem, das ich mit den klassischen, herkömmlichen psychoanalytischen Ansätzen zur Erklärung von, wie es in bezeichnender Weise hier heißt, nicht Rassismus, sondern Fremdenfeindlichkeit oder Xenophobie habe, ist nicht nur, dass da ja manchmal offen, manchmal unterschwellig eine Ontologisierung oder sozusagen ja, quasi Naturalisierung von Rassismus oder eben von Xenophobie, quasi eine phobische, eben ängstliche Reaktion auf das Fremde, eben das darunter verstanden wird. Anstatt also erst den Umgang mit Fremdheit zu problematisieren, gehört schon dessen soziale Bedeutungskonstitution, wie das Robert Miles genannt hat, thematisiert. Das ist das, was heute auch als Othering bezeichnet wird. Ja, nach diesen Warnungen vor Fallstricken und Gefahren einleitend, wie gesagt, ich muss gleich dazu sagen, das wird heute alles, ich hoffe nicht zu verwirrt, aber auf jeden Fall, oder verwirrend, auf jeden Fall etwas fragmentarisch. Darum noch einmal die Bitte oder Aufforderung, mich zu unterbrechen, wenn etwas zu schnell ist oder nicht deutlich genug. Ja, trotz dieser sozusagen Öffnung hin zur Psychoanalyse kann eine kritische Theorie des Rassismus nicht nur eine psychoanalytische oder psychoanalytisch orientierte sozialpsychologische sein. Auch wenn das eben nicht auf diesen Aspekt zu beschränken ist, die kritische Theorie des Rassismus vermag, wie gesagt, letztlich nur die verlangte Wendung auf das Subjekt und, jetzt kommen wir sozusagen zur Psychoanalyse, dessen sich im Inneren fortsetzenden konflikthaften Verhältnis zu anderen, wie ich meine, ein Licht in das Dunkel des sozialen Phänomens Rassismus bringen. Insbesondere der Bewegungsrassismus, eben auch sehr oft zumeist und zunehmend der gewalttätiger werdende Rassismus, zeichnet sich durch eine solche Dominanz des Irrationalen aus, dass es einer, ich würde sagen, Verkennung oder einer Ignoranz gleichkommen würde, wenn wir diesen Rassismus nicht mittels psychoanalytischer Ansätze zu analysieren, zu studieren versuchen. Also hier, und da bin ich noch einmal bei meiner Arbeit, wenn bei der Analyse eben rassistischer, antisemitischer Texte, stand ich immer eigentlich vor einem Rätsel. Mir war nicht sozusagen deutlich genug, wie diese Texte funktionieren, welche Struktur sie aufweisen und wie sie es schaffen. Ich werde darauf zurückkommen, sozusagen unter mehr oder weniger, ist jetzt natürlich übertrieben dargestellt, aber idealtypisch, unter Umschiffung sozusagen der kritischen Ich-Fähigkeiten, der mentalen Fähigkeiten sozusagen direkt mit dem Unbewussten Kontakt aufzunehmen. Ja. Also diese Texte sozusagen psychoanalytisch zu lesen, sie ja, hermeneutisch eben zu deuten, heißt, dass man diese rassistischen, antisemitischen Texte beginnt, sozusagen als Rationalisierungen zu lesen und dass man versucht, das, was rationalisiert wird, ja, die Emotionen, Ängste, Sehnsüchte, ich werde darauf zurückkommen, sozusagen da hervorzuholen. Das ist auch ganz wichtig für die Präventionsarbeit wiederum. Auch hier ist es, habe ich ja auch lernen dürfen, sozusagen sich nicht am quasi ja an der Rationalisierung, am Material, am rassistischen Diskurs selbst abzuarbeiten und hier zu versuchen, sozusagen argumentativ dagegen zu halten, sondern ja dahinter zu sehen, sozusagen die unbewusst oder unbewusst gemachten Grundlagen eben zu erkennen. Ich meine, es ist eine ja, psychoanalytisch orientierte Sozialpsychologie hier gefragt, eine Sozialpsychologie, die die Entstehung subjektiver Gedanken- und Handlungsmuster aus der Vermittlung individueller und sozialer Strukturen erklärt. Damit oder diese, wenn man so will, psychoanalytisch orientierte Sozialpsychologie konstruiert, und da sage ich auch gleich vorneweg, um uns vielleicht Diskussionen zu ersparen, kein kollektives Unbewusstes. Ja? Vielmehr beschreibt dieser Ansatz die Veränderungen im Subjekt, er analysiert sich diese Veränderungen im Subjekt, dass per Identifizierung mit Identischen ein Kollektiv bildet und in diesem Fall, und das ist für uns heute interessant, ein völkisches Kollektiv, wie gesagt, per Identifizierung mit Identischen. In diesem Prozess, der, wie Freud es nennt, Massenbildung, aber wir haben es hier zu tun mit einer spezifischen Masse, ich werde darauf zurückkommen, diesen Aspekt der Massenbildung und was mit dem Subjekt geschieht, wenn man so will, wenn es auch in den Sog dieser Massenbildung gerät, darauf möchte ich am Ende noch einmal zurückkommen. Ja, ich möchte, weil ich auch nicht weiß, wie sozusagen das mitgebrachte Vorwissen ist, ein paar psychodynamische Grundlagen, die wir brauchen, um den Rassismus sozusagen in diesem Sinne auch zu verstehen, hier zumindest skizzieren. Ohne die Bedeutung der frühesten Objektbeziehungen kleinreden zu wollen, meine ich doch nach wie vor, dass am Anfang auch der einzelne Mensch, also zu Beginn, auch der einzelne Mensch im Paradies war. Zumindest lässt ihn das sein primärer Narzissmus glauben. Also die Existenz des Paradieses, das ist sozusagen das beginnt, also das vorgeburtliche Paradies, das sich zum Teil über die Geburt hinaus fortsetzt, das ist natürlich nicht zu beweisen. Aber was zu beweisen ist, ist die Fantasie davon. Ja? Also der primäre Narzissmus, der Wunsch der Rückkehr in dieses Paradies, dass es, wie gesagt, real nicht gegeben haben muss, aber der Wunsch ist da, der ist in sehr vielen Rationalisierungen auch auffindbar. Warum primärer Narzissmus? Es gibt sozusagen den klassischen Narzissmus, das ist der sekundäre Narzissmus, der meint, ja, was ich vorher beschrieben habe, die Identifikation, die Selbstliebe, die Identifikation mit dem Identischen. Wir könnten, wenn wir das so unterscheiden wollen, das stimmt, ist zwar vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir könnten sagen, sekundär narzisstisch sind so politisch-nationalistische Identifikationen, während wir bei völkischen Identifikationen, beim völkischen Nationalismus und sehr nah bei den primär narzisstischen Fantasien, bei den Fantasien der Verschmelzung, der Ganzheit und, wie ich noch betonen werde, der Reinheit bewegen. Ja, also am Anfang war nicht nur phylogenetisch, auch ontogenetisch, wenn man so will, der Mensch im Paradies. Die erste Begegnung mit Differenz fällt nun zusammen mit dem Verlust dieses Paradieses, mit dem sozusagen Austritt, wie wir sagen, aus der Mutter-Kind-Diade. Also damit ist Differenz sozusagen mit einem großen Makel von vornherein belegt. Wenn jetzt in der weiteren Entwicklung, und wir sprechen hier von massiven Schamkrisen, zum Beispiel von massiver narzisstischer Kränkung, von äußerem, massivem äußerem Druck, der sich im Inneren fortsetzt als Panik, wenn es angesichts dieses Druckes, dieser Kränkungen nun zu dem kommt, was wir als Regression bezeichnen, das heißt quasi der Rückfall unter Anführungszeichen auf eine in der menschlichen Entwicklung schon eigentlich überwundene Position oder Stufe. Das nennt man Regression und wie gesagt, wird dieser Druck eben zu groß oder formulieren wir es anders, je massiver die narzisstische Kränkung, desto weiter zurück die Regression, das heißt auf immer weit zurückliegende, also immer frühkindlichere Formen oder Stufen auch der Abwehr. Das heißt in diesem Fall, dass jeder Regression auf den primären Narzissmus, dass auf jede imaginäre Wiedererlangung des Paradieses, auf jeden Wiedereintritt, jeden imaginären Wiedereintritt in dieses Paradies, der Hass auf die eben störende Differenz, auf das störende Fremde sozusagen ja, auf dem Fuß folgt. Also das eine geht nicht ohne das andere. Das ist eine erste wichtige These. Also so Rassismus, wie ich verstehe, beziehungsweise eine bestimmte Form des Rassismus hat mit Regression zu tun, mit primären Narzissmus. Ich habe es erwähnt, mit Regression gleichbedeutend ist die Reaktualisierung frühkindlicher Abwehrmodi. Einer der für uns wichtigste ist der Abwehrmodus der Spaltung. Diese Spaltung geht der Projektion bekanntlich voraus. Was heißt Spaltung? Die Objekte, und darum wird es auch oft als Flucht vor der Ambivalenz bezeichnet, die Objekte müssen sozusagen auf der einen Seite reingehalten werden, vor allen Dingen das erste Objekt, aber dann auch andere. Alles, was in Richtung Ambivalenz geht, was das Objekt verunreinigt, alles Negative, wird eben abgespalten. Und jetzt kommt der Begriff, um den es heute vor allen Dingen geht, nämlich projiziert, nach außen projiziert, beim oder im Fremden als Projektionsfläche sammelt sich dann all das, was bedrohlich, was böse am eigenen war, bis es, wie Mario Erdheim sagt, also dieses Fremde zum, Zitat, Monsterkabinett des verpönten Eigenen wird. Ja, und das mit dem Monsterkabinett ist tatsächlich fast wörtlich zu nehmen. Vom Grad der Regression ist es dann auch abhängig, ob das Abgespaltene nur auf andere projiziert wird oder ob der oder die Projizierende mit seiner quasi Projektionsfläche verstrickt bleibt. Das ist nicht ganz dasselbe. Im zweiten Fall sprechen wir von projektiver Identifizierung. Was ist der Unterschied bei der, unter Anführungszeichen, nur Projektion, die, und auch hier ging die Gefahr der Pathologisierung, sozusagen zur psychischen Normalität gehört. Und darum schreiben ja auch Horkheim und Adorno nicht pathologische Projektion, sondern pathische. Also es ist sozusagen, ja, eben nicht pathologisch, aber es ist auch überschießende Projektion, sozusagen zu viel der Projektion und vor allen Dingen Ausfall der Reflexion beim Projizieren. Also wenn man so will, bei dieser einfachen Projektion trennt sich die Projizierende von den Inhalten seiner Projektion. Also sie werden sozusagen abgespalten, nach außen verlagert, aber sie sind dann weg. Er empfindet oder sie empfindet keine Verbindung mit dem als Projektionsfläche missbrauchten Objekt. Im Gegenteil, dieses Objekt wird als fremd sozusagen erlebt. Man verhält sich ihm ängstlich gegenüber, aber eben distanziert. Fremd, ja, es wäre sozusagen hier das Projektionsobjekt der Fremde. Demgegenüber steht, wenn man so will, der unheimliche Fremde. Das ist sozusagen das Ergebnis der projektiven Identifizierung. Und wir sehen auch hier, dass diese Form der Abwehr mehr der Fall ist oder mehr den Hintergrund bildet beim Antisemitismus, ja, der ja auch eine massivere Regression, sozusagen mehr psychodynamisch betrachtet, als begünstigende Variable aufweist, während sozusagen der ängstlich abwehrende Rassismus sozusagen ja, es bei der einfachen Projektion in der Regel belässt. Es gibt aber, wie ich meine, schon auch Ausnahmen, die erklären auch viele der Ähnlichkeiten von Rassismus und Antisemitismus. Es ist nämlich jetzt der unheimliche Fremde im Unterschied zum fremden Fremden, also das Ergebnis der projektiven Identifizierung, das eben zerstört werden muss, da sich die Illusion der Reinheit dauernd von ihrem narzisstischen Gleichgewicht oder in ihrem narzisstischen Gleichgewicht empfindlich gestört fühlt. Also durch die Abspaltung des Unreinen wird die Illusion der Reinheit ermöglicht, aber man bleibt, wie gesagt, mit der Projektionsfläche, wenn man so will, identifiziert. Dieses Objekt, sozusagen also fremdgemachte andere als Ergebnis der Projektion, stört aber dadurch permanent das narzisstische Gleichgewicht, stört die Illusion der Reinheit. Man wird sozusagen das Projizierte nicht los, man bleibt verstrickt. Das Ergebnis ist das, was Kohut narzisstische Wut bezeichnet hat. Also eine massive Emotion als Ergebnis massiver narzisstischer Kränkung. Und das Wichtige ist, diese narzisstische Wut sozusagen stillt sich erst in der Vernichtung der Objekte. Es kommt hier, also bei dieser Form der massiven Regression, bei der projektiven Identifizierung, letztendlich zu einer Art Gefangenschaft in einem Zirkel, wenn man so will, aus eben narzisstischer Kränkung, Regression, Spaltung, der Illusion der Reinheit, der Projektion des Unreinen, aber wie gesagt, aufgrund der Identifizierung permanent die Konfrontation, die neuliche Kränkung, weil die Reinheit sozusagen nicht möglich ist oder nicht mehr möglich scheint, die noch einmal verstärkte Regression und so weiter und so fort. Darum eben der Zirkel. Ja, grundsätzlich ist zu sagen, ich beziehe mich hier auf Axel Honneth, braucht die Projektion zu ihrem Erfolg oder hat die Projektion als Voraussetzung das, was Honneth die Verdinglichung des Anderen nennt. Also das Verhältnis sozusagen ist von Anfang an ein verdinglichendes, ein damit auch gewalttätiges, strukturell gewalttätiges Verhältnis. Wir müssen, wenn wir uns über Projektion unterhalten, wie ich meine, zwei wichtige Fragen stellen, nämlich wer projiziert und was wird projiziert. Beim Wer, ganz kurz nur ein paar Schlagwörter, ich glaube, die Debatten sind bekannt. Es ist vor allen Dingen ein schwaches oder das schwache Ich, das erhöhte Projektionsneigung aufweist. Hier ist es wichtig, um auch nie die Gesellschaft sozusagen außen vor zu lassen. Dieses Ich ist ein geschwächtes Ich. Ich zitiere Adorno, also der diesen Typ beschreibt, diesen, wie wir ihn jetzt schon nennen, nicht mehr autoritären Charaktertyp, sondern narzisstischen Charaktertyp, der weder ein Ich hat, noch eigentlich unbewusst handelt, sondern reflexartig den objektiven Zug widerspiegelt. Gemeinsam üben sie, also die narzisstischen Charaktere, ein sinnloses Ritual, folgen dem zwanghaften Rhythmus der Wiederholung, verarmen affektiv. Mit der Zerstörung des Ichs steigen der Narzissmus und dessen kollektivistische Derivate. Und ein, wie ich meine, solches kollektivistisches Derivat ist das Volk. Und hier wiederum eben die Nähe vom Narzissmus zum Rassismus, vom kollektiven Narzissmus. Wie gesagt, dieses schwache Ich zunehmend reduziert auf einen bloßen Reflex auf gesellschaftliche Zumutungen oder althusserianisch gesprochen Anrufungen, ist es, das besonders viel, besonders oft projiziert. Es ist auch ein Ich ohne Macht oder ein ohnmächtiges Ich. Auch darauf werde ich oder möchte ich noch einmal dann später zurückkommen. Auch auf einen weiteren Aspekt. Es ist mehr oder vor allen Dingen das Lust-Ich, also der Vorläufer des dann späteren Real-Ichs, also das Ich, das fähig geworden ist, zu synthetisieren, widersprüchliche Empfindungen, Erfahrungen auch zu integrieren. Was wird projiziert? Ich habe schon erwähnt, es ist vor allen Dingen das Schmutzige, das Unreine, allgemeiner gesprochen oder hier, um auch diese Perspektive reinzunehmen, vor allen Dingen, weil es die Perspektive der kritischen Theorie war, nämlich die Triebtheorie. Es sind in dieser Perspektive Essanteile, konkret nicht integrierbare und darum verdrängte Essanteile, die projiziert werden. Die Inhalte der Projektion sind, wie gesagt, nicht aus dem Objekt, sondern nur aus dem projizierenden Subjekt verständlich. Das heißt natürlich es klingt so, wie wenn die Wahl der Objekte zufällig wäre, ist sie auch bis zu einem gewissen Grad, wobei ich nicht so weit gehen würde wie Adorno, der meint, ja, es ist fast gänzlich zufällig, ja, an dieser Stelle eben, verschiedene Gruppen genannt werden, die Rothagen, die Radfahrer und so weiter, und es quasi ein Zufall sei, auf wen sich das oder an wen sich das gerade hefte. Aber vor allen Dingen, wie gesagt, muss man eben diese Wendung zum projizierenden Subjekt verstehend machen. Ja, Rassismus, ganz allgemein gesprochen, ist eben, wie ich meine, ohne jetzt diese Differenzierung in einfache Projektion und projektive Identifizierung noch einmal stark zu machen, ganz allgemein ist Projektion oder ist Rassismus, erscheint mir als Projektion, gesellschaftlich minderwertiger oder verpönter Eigenschaften oder Verhaltensweisen, verpönter Wunschregungen, verpönter Sehnsüchte auf eben Fremdgemachte, und hier ist es nochmal wichtig, auf durch staatliche politische Praxen, durch mediale Diskurse Fremdgemachte. Ja. Das heißt, da sind wir auch wieder bei der Frage, wie zufällig ist die Objektwahl. Ja. Also es gibt so eine herrschende Zurichtung sozusagen der Objekte von Rassismus und auch von Antisemitismus. Im Fall des Antisemitismus ist es sozusagen die lange Geschichte des Antisemitismus, die sozusagen permanent sozusagen die Objekte, die Opfer des Antisemitismus in Anführungszeichen zurichtet. Es ist vor allen Dingen der Zwang der Verhältnisse beziehungsweise der Zwang zur Einordnung in diese Verhältnisse, der Zwang zur Verdrängung verbotener Triebregungen, die den Rassismus begründen. Adorno und Horkheimer haben im Odysseus-Kapitel der Dialektik der Aufklärung den zivilisatorischen Fortschritt als einen gegen das Individuum gewalttätigen, es zurichtenden Prozess auf den kritischen Begriff gebracht. Das, was beim modernen Subjekt nicht zugelassen, das, was unterdrückt wird, wird eben auf den anderen projiziert und an ihm gehasst, beziehungsweise dann in der projektiven Identifizierung verfolgt. Die Abwertung des anderen ist damit auch die Folge eines innerpsychischen Konfliktes, bei dem das am anderen verachtet und herabgesetzt wird, was einem selbst vertraut und dennoch fremd erscheint, weil es im Laufe der Zivilisation unterdrückt wurde oder unterdrückt werden musste. Ich zitiere aus der Dialektik der Aufklärung: Regungen, die vom Subjekt als dessen eigene nicht durchgelassen werden und ihm doch eigen sind, werden dem Objekt zugeschrieben, dem prospektiven Opfer. Zitat Ende. Wir sehen, Rassismus hat damit oder so seinen Ursprung im modernen Individuum selbst, in der Art und Weise, wie dieses Individuum vergesellschaftet wird oder sich vergemeinschaftet. Neben diesen jetzt Anmerkungen zur Projektion möchte ich noch auf einen zweiten sozusagen Zugang oder auf einen zweiten Aspekt eingehen. Ich habe schon erwähnt, bei der Frage, wer projiziert, vor allem, wie gesagt, wir alle projizieren, wer projiziert pathisch oder schlimmer, erwähnte ich das Lust-Ich im Gegensatz zum Real-Ich. Wie gesagt, dieses Lust-Ich steht am Anfang. Es wird langsam, das im Idealfall, zum Real-Ich, eben auch durch Frustrationen an oder durch die Realität. Jedoch bleiben wir alle dem Prinzip der primären Unlustvermeidung treu. Etwa indem wir dazu neigen, Mythen oder Illusionen anzuhängen. Ich zitiere Sigmund Freud: Illusionen empfehlen sich uns dadurch, dass sie Unlustgefühle ersparen und uns an ihrer Statt Befriedigung genießen lassen. Zitat Ende. Das heißt, das Lust-Ich hat auch eine überdurchschnittliche Neigung sozusagen zur Illusion, zum Mythos, eben unter diesem Aspekt, dass es ihm hilft, die Gefühle der Unlust sich zu ersparen. Eine dieser, wie ich meine, zentralen Illusionen des Rassismus, und ich beziehe mich hier auf Robert Heim, ist die Illusion der Reinheit. Das heißt, der Reinheit des eigenen, es beginnt sozusagen beim Objekt, aber und setzt sich dann fort beim Volkskörper. Ja, und diese Metapher, diese organizistische Metapher ist unter diesem Aspekt auch kein Zufall. Heim schreibt oder spricht von der Phantasmaorgie der Reinheit als unbewusste Struktur des Rassismus. Reinheit können wir auch, also nicht nur als Illusion, sondern auch als Mythos analysieren, nach Roland Barthes. Bekanntlich ist der Mythos eine Botschaft, die quasi eine Botschaft zweiter Ordnung, eben eine Botschaft mit unbewusstem Inhalt, mittransportiert. Und ich habe schon erwähnt, am Beispiel des Gerüchtes, diese sekundäre Botschaft sozusagen richtet sich jetzt direkt an das Unbewusste der Empfänger. Das erklärt, glaube ich, den Erfolg auch von gesellschaftlichen, politischen, wie auch immer, von Mythen und von Illusionen nach wie vor. Ich zitiere noch einmal Freud, der das Lust-Ich wie folgt beschreibt oder die Tätigkeit des Lust-Ich. Das ursprüngliche Lust-Ich will alles Gute in sich introjizieren, alles Schlechte von sich werfen. Das heißt, dieses Ich, dieses Lust-Ich schafft sich bzw. übernimmt eine Fremdenrepräsentanz, auf welches es die Enttäuschungswut angesichts von Unlust projizieren kann. Was heißt das jetzt, wenn sozusagen Enttäuschungswut und Hass projiziert wird? Und hier sind wir bei der Paranoia. Diese Wut, dieser Hass, der auf das Objekt projiziert wird, fällt sozusagen als vermeintlicher Hass des Objekts auf das Subjekt zurück. Das heißt, die Zerstörung des Objekts erfolgt immer in Notwehr. Das Objekt wird als hassend empfunden. Projektion ist bekanntlich ein unbewusster Vorgang. Das heißt, man erinnert, man weiß nicht, Frau weiß nicht, dass man Frau projiziert. die Tat, das Verbrechen, hier vor allen Dingen das Antisemitische, aber ich glaube, wir können es sozusagen auch, wenn man Bewegungsrassismus uns anschaut, auch das rassistische Gewaltverbrechen unter diesem Aspekt sehen, wird von Seiten der Täter, der Täterinnen ja, als Notwehr wahrgenommen. Und das ist nicht nur strategische Täter-Opfer-Umkehr, wie es zu Rassismus und Antisemitismus und so weiter immer gehört, sondern das ist wirklich subjektive Aufrichtigkeit des Paranoikers. Ja? Also diese, man fühlt sich tatsächlich von seinen Projektionen verfolgt. Hitler schreibt in Mein Kampf, indem ich mich erwehre, indem ich mich der Juden erwehre, vollende ich das Werk des Herrn. Ja? Und das muss man tatsächlich als subjektiv aufrichtig sehen. Ja? Er fühlte sich tatsächlich verfolgt. Ja, und genau sozusagen mit Blick auf dieses wichtige Phantasma oder Phantasmaorgie der Reinheit lässt sich oder möchte ich jetzt so eine narzissmustheoretische Kritik des Rassismus formulieren. Der psychodynamische Kern des Rassismus besteht, wie gesagt, in der Illusion der Reinheit, in der Illusion der Identität, der Ganzheit, der Verschmelzung. Diese Illusionen, wie wir gehört haben, dienen ja der Abwehr von Unlusterfahrung, aber ich würde es ganz allgemein so nennen, auch der Abwehr psychischer Konflikte. Diese psychischen Konflikte wurden in der klassischen sozusagen Sozialpsychologie auch kritisch-theoretischer Prominenz als vor allen Dingen ödipale Konflikte gesehen. Der autoritäre Charakter wurde ja auch ja, vor allen Dingen mit Ödipalität in Zusammenhang gebracht. Hier geht es tatsächlich mehr um sogenannte präambivalente oder präödipale Konflikte, also Konflikte, die sich, ja, also sozusagen in ihrem, wenn man so will, Lösungsversuch dann ausdrücken in der Verschmelzung oder in der Rückkehr in das primäre Paradies. Diese Illusionen, um sie zu stabilisieren, bedürfen weiterer Abwehranstrengungen. Es kommt zu verstärkter Abspaltung eben des Bösen, des Unreinen und dann der Projektion. Zusammenfassend, und ich komme auch schon zum Ende, bevor ich noch am Schluss etwas zur Massenbildung sage und vielleicht noch mal was zum Gerücht, ein paar Thesen noch einmal. Ich glaube, wie lange haben wir schon? Dreiviertelstunde. Passt, das geht sich aus. Ich wollte nicht länger als eine Stunde reden. Also. Es sind weniger reale soziale, ökonomische Interessenkonflikte als, wie ich meine, innere, sogenannte neurotische Konflikte, die den Rassismus von unten, den Bewegungsrassismus, ja, reproduzieren, stützen, motivieren. Zweitens, Rassismus basiert, oder dieser Rassismus, also der Rassismus beim Individuum, basiert hier auf einer narzisstischen Grundlage. Drittens, während politischer Nationalismus als Ausdruck sekundären Narzissmus, der Liebe zu Identischen, analysiert werden kann, erscheint völkischem Nationalismus der primäre Narzissmus, die Wiederverschmelzung mit einem nur guten Objekt zu entsprechen. Die hier angesprochene oder von mir zuvor schon angesprochene Massenbildung bzw. die Veränderung des Subjekts beim Eintritt in die Masse, wie sie von Sigmund Freud 1921 kritisch auf den Punkt, auf den Begriff, in den Begriff gebracht wurde, die spielt auch heute, wie ich meine, für die Erklärung des Rassismus eine Rolle. Und das gilt meiner Meinung nach auch für die virtuelle oder für die Bildung von virtuellen Massen. Ja, tatsächlich haben wir es ja im Unterschied zu Freud mit anderen Massen, anderen pathologischen Gruppen zu tun. Es sind Massen, ja, zum Teil ohne Führer, beziehungsweise hat sich die Rolle auch des Führers etwas oder seine Funktionen etwas verändert. Was, und darauf weist auch Freud im Ansatz schon hin und nach ihm, vor allen Dingen Janine Chassiguez Mirguel, wenn sie sagt, dass, Zitat, die Masse lechzt weniger nach einem Herrn als nach Illusionen. Ja. Also sie relativiert sozusagen die Bedeutung des Führers, der für Freud noch zentral war, und an die Stelle des Führers stellt sie sozusagen also für die Massenbildung sozusagen eben als notwendig die Illusionen. Und wie gesagt, in unserem Zusammenhang könnte man ergänzen, bei der Bildung eben rassistischer Gemeinschaft geht es um die Illusion von Reinheit. Ja, und es war Chassiguez Mirguel, die von virtuellen Massen schon gesprochen hat und die gemeint hat, dass es auch in diesen virtuellen Massen, im Unterschied zu den Massen, an die noch Freud dachte, dass es auch hier zu den von Freud beschriebenen Prozessen eben der Endstrukturierung, der Regression kommt. Freud meint, dass wenn der Einzelne sozusagen in die Masse eintritt, er quasi zwangsläufig regrediert, also wie wir vorher gesagt haben, sozusagen auf eine schon überwunden geglaubte Position zurückfällt und eben dann auch angewiesen ist auf die Abwehrmodi, die ihm auf dieser Stufe zur Verfügung stehen, und das sind eben die primitiven Abwehrmodi wieder der Spaltung. Das heißt, es besteht hier ein Zusammenhang zwischen Massenbildung, eben der Regression und dann eben der Spaltung und im Ergebnis zum Rassismus. Freud selbst, um hier noch einen zweiten Aspekt der Massenbildung zur Diskussion zu stellen, ich zitiere, er betont, dass das, Zitat, Gemeinschaftsgefühl der Massen zu seiner Ergänzung die Feindseligkeit gegen eine außenstehende Minderzahl braucht. An anderer Stelle schreibt er, dass es immer möglich sei, Zitat, eine größere Menge von Menschen in Liebe aneinander zu binden, wenn nur andere für die Äußerungen der Aggression übrig bleiben. Ja? Hier sehen wir, dass diese Massenbildung ohne sozusagen das Außen, das fremdgemachte Außen, der im Übrig bleibt für die Äußerung der Aggression, nicht möglich ist. Es ist aber, und ich möchte es dann gerne nochmal diskutieren, wenn wir sozusagen den Unterschied auch in den Massenbildungen diskutieren, auch den Unterschied zwischen einer politisch-nationalen Massenbildung und einer völkischen Massenbildung. Aber dazu vielleicht später. Ich muss jetzt nur... Ja, um vielleicht zum Schluss wieder ein bisschen auch die Kurve zu kratzen, sozusagen raus aus der Psychologie, aus der Sozialpsychologie, aus der Psychoanalyse hin zu dem oder zu einem Versuch, Rassismus zu verstehen, der unter dem Label Ideologie, Theorie auch bekannt oder präsentiert wird. Ich glaube, dass die Ideologietheorie, wie das genau aussieht oder was das ist, gleich an einem Beispiel tatsächlich ein sehr gelungener Versuch ist, das Ideologische, das Problem der Herrschaft, der Einordnung in Herrschaft und das Subjektive, auch das Unbewusste, zusammenzukriegen. In der Sichtweise der Ideologietheorie ist Rassismus ein Effekt, und hier fast quasi schon zwangsläufig, ja, Erfolge von, wie es Anita Kalpaker und Nora Rätsel nennen, ideologischer Vergemeinschaftung. Ja, diese ideologische Vergemeinschaftung passiert auf der einen Seite von oben, unter Anführungszeichen, eben durch Anrufung, aber, und das betonen eben Kalpaker und Rätsel, erfolgt auch in Selbsttätigkeit. Und Rassismus hat hier in diesem Prozess eine bestimmte Funktion. Er erlaubt es nämlich sozusagen diese Unterordnung, diese Einordnung als Machtzuwachs zu erleben. Also diese narzisstische Kränkung, die Herrschaft auch bedeutet, bei allem autoritären Schmiegen an Herrschaft, wird sozusagen dadurch durch den Rassismus abgemildert. Und zum Schluss, um auch noch eine zweite Kurve zu kratzen, noch einmal zum autoritären Charakter, von dem wir heute nicht mehr so gern sprechen. Also es ist tatsächlich von der Vorstellung etwas Abstand zu nehmen, dass es so quasi feste Charaktertypen gibt, wo die einen anfällig sind für Faschismus und die anderen quasi immer und ewig auf der sicheren Seite. Das ist ein zu statisches Verhältnis. Ich finde den Zugang von Detlef Österreich, der eben betont hat, dass sozusagen in Krisenzeiten unter massiven, auch ökonomischen, wie auch immer, Druck und vor allen Dingen unter Zuständen massiver narzisstischer Kränkung, dass es eben zu autoritären oder unter Zuständen massiver Angst auch, dass es, wie er sagt, zu autoritären Symbiosen kommt. Ja, eben wieder zu Verschmelzungen, dass auch quasi nicht autoritär verschmelzen oder eben autoritär reagieren, also weg von seinem statischen Verständnis hin zu einem kritisch prozesshaften Verständnis von auch Autoritarismus, darum gefällt mir dieses Wort besser als die Rede vom autoritären Charakter. Dieser Autoritarismus ist tatsächlich die wohl wichtigste begünstigende Variable für den Rassismus. Diese Zusammenhänge wurden vielfach auch betont, auch von Anita Kalpaka und von Nora Rätsel. Ich bringe hier ein Beispiel auch aus dem Buch, die Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein, das ich auch immer in den Schulen bringe, weil das Buch, obwohl es so dünn ist, doch ein dickes Brett ist, aber in dem Beispiel mit der Wiese, ich weiß nicht, wer es kennt, wird dieser Zusammenhang ganz gut deutlich. Stellen wir uns eine Wiese vor, an einem Frühsommertag, die Menschen liegen in der Wiese, genießen es, das ist wichtig, es gibt ein Genießen. Die einen machen ein Picknick, die anderen spielen im Käfig, die anderen spielen Karten, also stellen wir uns das mal so ganz harmonisch vor. Das ist halt, wie gesagt, ein kollektives Genießen. Jetzt kommt eine Autorität und stellt ein Schild auf, da steht drauf, Betreten der Wiese verboten. Wie reagieren die Autoritären drauf? Ja, sie gehen sofort raus, bekanntlich. Die Anti-Autoritären am anderen Ende der Skala, aber das sind jeweils Idealtypen, ja. Sozusagen menschliche Subjektivität ist nie sozusagen so widerspruchsfrei, dass man eben von Autoritären und Anti-Autoritären sprechen kann, aber dazwischen bewegt es sich. Ja? Also die Anti-Autoritären lassen sich am Ende von der Polizei aus der Wiese tragen. Die Wiese, und das ist das Ergebnis, ist leer. Ja? Aber nicht nur das. Ja? Autoritarismus geht noch weiter. Er bleibt nicht bei der Unterordnung stehen und auch beim Genießen der Unterordnung. Es wird auch das Genießen in der Wiese verdrängt. Der Verzicht muss verdrängt werden. Ja? Das gehört zum autoritären Gesamtzusammenhang. So, jetzt verstreicht die Zeit, die Wiese ist leer und die Tatsache, dass man gern in der Wiese war, es genossen hat, ist verdrängt. Jetzt kommt jemand, ja, die sich über dieses Verbot hinwegsetzt und trotzdem in die Wiese setzt. Ja? Wie reagiert die Autoritäre? Wir erleben es tagtäglich, ja, mit Hass, mit Abwertung, ja, mit Gewalt zum Teil. Ja. Warum? Weil sozusagen diejenige, die sich über das Verbot hinwegsetzt, ihm plötzlich ja, den Verzicht wieder bewusst macht. Und das, wie gesagt, gehört unter allen Umständen abgewehrt. Ja, ich möchte hier jetzt auch schon am Ende oder ein Ende machen, einen Punkt. Ich hätte noch ein paar Aspekte, auch aktuelle sozusagen Beispiele, aber die können wir dann gerne in der Diskussion, wenn es dann vielleicht auch darum geht, dass jetzt doch auch sehr ja, abstrakte dann sozusagen anhand von konkreten Beispielen deutlich zu machen. Danke.